Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Dabei geht es ihm aber nicht um gesamtgesellschaftliche Gleichstellung. Kleine Veränderung der emotionalen Rezeption. Höhere Resistenz gegen Marktbeeinflussung durch Public Relations. Aber wenn dieses Programm oder diese Technik in falsche Hände geht, für eine Demokratie schützt uns außerdem der Gesetzgeber, ja, technisch ausgeführt werden, was sich auf breiter, gesellschaftlich relevanter Ebene zu 99% für nicht realisierbar halt. From time to time, things happen that we do not understand. Maybe one should not ever try these things to understand. Körperfresser von Wittmann, Zeitblom. Nach dem Roman von Jack Finney. Aus dem Amerikanischen von Toni Westermeier. These things to understand. Aber wenn wir uns wegen dieser Unwahrscheinlichkeit heute gegen das Potenzial eines solchen Programms. Hallo? Anna? Wie war die Vernissage gestern? War okay. Elenas Fotos waren schön. Kommst du heute ins Institut? Bin ungefähr einer Stunde da. Gut. Was Wichtiges? Was Seltsames. Danke. Der Rest ist für Sie. Schönen Tag. Sie sind gekommen. Sie sind überall. Sie holen dich, wenn du schläfst. Verschwinde oder du wirst der Nächste sein. Verpiss dich, du Scheiße. Du wirst der Nächste sein. Sie werden dich holen. Sie werden dich holen. Scheiß Penner. Alle immer Irrer. Daniel Bennell. Willkommen im Institut für Infektionsbiologie. Ich wünsche Ihnen einen schönen Arbeitstag. Ja, du mich auch. Alle mal Irrer. Diese Antwort ignoriere ich lieber mal, Daniel. Ja, sehr großzügig von dir. Das mache ich doch gerne für dich. Zugang bewilligt. Wer hat sich bloß dieses neue Security-Programm einfallen lassen? Soll Pflicht in allen Behörden werden. Wir sind ganz vorne dabei. Klingt überzeugend. Also, Hannah, was gibt's? Nein, es hat nichts damit zu tun. Ich mache mir Sorgen um Franco. Ich habe dir immer gesagt, dass er nicht der Richtige für dich ist. Ich mein's ernst, Daniel. Dr. Benel, bitte ins Labor B23. Okay, was ist mit ihm? Er ist seit kurzem so... Ach, ich weiß ja nicht. Er geht fremd. Nein, er ist wie immer, aber er ist nicht wirklich Franco. Naja, wenn er eine andere hat. Daniel, hör auf damit. Dr. Benel, bitte kommen Sie ins Labor B23 im Gebäudeteil A6. Erna, wir sprechen später drüber, ja? Ich muss zur Sitzung. Ich habe ihn noch nie so erlebt, Daniel. Er spricht wie der Franco, den ich kenne. Er bewegt sich wie er. Er sieht aus wie er, aber er wirkt so kalt, als ob er keine Gefühle mehr hätte. Vielleicht solltet ihr euch mal aussprechen. Komm heute zu uns zum Abendessen. Schau dir Franco an. Sprich mit ihm. Bitte, du kennst ihn doch gut. Um wie viel Uhr? Dr. Benel, bitte kommen Sie ins Labor B23 im Gebäudeteil. Danke, Daniel. Du bist ein Schatz. Delayed sentience. Modified flower color. Increased lysine. Drought tolerance. Modified flower color. Resistant virus. Modified starch. Antibodies. Increased oleic acid production. Durch diese von Accessio Incorporated patentierte komplexe gentechnische Veränderung sind unsere Samenkapseln jetzt in der Lage, andere nicht manipulierte Samen mittels Neurofeedback zu scannen. Steradonic Acid. Die individuelle Frequenz jeder beliebigen Fremdzelle kann von einer solchen Kapsel abgefangen Nicotine und analysiert werden. Reduction. Sie greift über Spektralanalyse der fremden Frequenzwellen auf die gespeicherte DNA anderer Samen zu und unterscheidet so erbgenetisch veränderte von natürlichen Samenzellen. Modified flower. Findet die Kapsel eine optimierende Eigenschaft in einem natürlichen Samen, eignet sie sich diese Eigenschaft zur Selbstoptimierung an. Increased lysine. Und gibt sie an die nächste Generation weiter. Natürlich ist das genau genommen Diebstahl und deshalb haben wir diese Samenkapseln Snatcher-Kapseln genannt. Modified flower color. Im Ergebnis bedeutet es, resistant Farmer virus können optimierte Samen anbauen und steigern so den Ertrag um ein Vielfaches. Modified starch. Das globale Ernährungsdefizit wäre Geschichte. Incorporated patentierte komplexe gentechnische Veränderungen sind unsere Samenkapseln jetzt in der Lage, andere nicht manipulierte Samen mittels Neurofeedback zu scannen. Die individuelle Frequenz jeder beliebigen Fremdzelle kann von einer solchen Kapsel abgefangen und analysiert werden. Sie greift über Spektralanalyse der fremden Frequenzwellen. Mann, wie die Zeit vergeht. Wie läuft's denn im Institut? Das übliche: Viren, Bakterien, Simulationsmodelle. Und bei dir? Du wolltest doch die Firma wechseln. Hat sich alles erledigt. Keine Probleme mehr. Es ging aber schnell. Manches erledigt sich von selbst. Das Essen hast du im Blick, ja? Ja, ja, hab ich. Fährst du noch das rote 73er Cabrio? Was sonst? Kostet mich zwar Vermögen, aber klar. Er kann, der kann. Dann kümmere ich mich mal ums Essen. Farmer können optimierte Samen anbauen und steigern so den Ertrag. Und? Ist doch ganz normal. Ist er nicht. Ja, und in welcher Beziehung ist er anders? Das ist es ja. Es gibt keinen Unterschied, den man tatsächlich sehen könnte. Ich hatte gehofft, dass du einen findest. Aber das geht natürlich nicht, weil es nichts festzustellen gibt. Schau ihn dir an. Jede kleinste Bewegung, alles an ihm ist genau wie immer. Am Nacken hat Franco eine kleine Narbe. Da hatte er mal einen Abszess. Wenn sein Nacken ausrasiert ist, sieht man sie. Gestern war er beim Friseur. Und? Die Narbe ist verschwunden. Du meinst... Nein, sie ist da. Genau wie immer. Dann ist es auch, Franco. Er ist es nicht. Es ist ausgeschlossen, dass zwei Menschen einander exakt gleich sehen. Selbst eineiige Zwillinge kann man immer auseinanderhalten. Ich habe nicht gesagt, dass es zwei sind. Franco ist einfach über Nacht ein anderer geworden. Hör zu, Hannah. Wenn du denkst, Franco ist nicht Franco, dann frag ihn etwas, das nur Franco beantworten kann. Irgendwas über deine Kindheit oder so. Hab ich getan. Er erinnert sich sogar an Dinge, die ich völlig vergessen hatte. An eine Wolke, die wir an einem späten Samstagnachmittag gesehen haben, als er mich nach der Vorstellung am Kino abgeholt hatte. Sie hatte die Form eines Kaninchens. Er erinnert sich sehr gut an alles, genau wie Franco es getan hätte. Aber innerlich ist er anders. Du steigerst dich da in was rein. Ich werde es dir beweisen. So, noch 10 Minuten, dann können wir essen. Wer möchte schon mal ein Glas Wein? Och, gute Idee, Schatz. Nach so einem Tag kann ich jetzt echt ein Glas gebrauchen. Nach so einem Tag? Was ist denn passiert? Ich war heute bei Dr. van Palen. Ah, wusste gar nicht, dass du einen Termin hattest. War nur zur Routineuntersuchung. Ach so. Willst du gar nicht wissen, was dabei rausgekommen ist? Was Schlimmes? Wir werden niemals Kinder haben können, Franco. Das tut mir leid für euch. Ja, schade. Aber wir können ja welche adoptieren. Die Präsentation des Projekts V16 wird in den Konferenzsaal A2 verlegt. Morgen, Hannah. Und, wie war's noch? Oh mein Gott, Daniel, ich glaube, ich verliere den Verstand. Franco? Heute früh hat er mir eine Blume geschenkt und den Müll rausgetragen. Vielleicht wollte er einfach nett sein. Es ist nicht Franco. Ist ja gut. Ich glaube dir ja. Entschuldigung. Hannah, ich glaube, du bist mit deinem Problem nicht allein. Was? Hör dir das an. City News für dich, Daniel. In deiner Stadt berichten mehr als 20 Ärzte übereinstimmend, dass sich seit einigen Tagen vermehrt Fälle von Capgra häufen. Bei diesem seltenen Syndrom glaubt die betroffene Person, dass nahestehende Menschen durch Doppelgänger ersetzt worden sind. I've seen it coming. Daniel, was geht hier vor? Das würde mich auch interessieren. Vielleicht weiß Nigel mehr. Ich treffe ihn sowieso heute Abend. Nigel? Nigel Cameron. Der Psychopapst. Alter Jugendfreund. What's wrong? What's going on? What's the reason for it? Weißt du, was ich über jeden dieser Fälle sagen würde, wenn das nicht völlig unmöglich wäre? Ich würde sagen, es liegt überhaupt keine Wahnvorstellung vor. Nach allem, was ich von den Betroffenen weiß, handelt es sich hier um keine besonderen Neurosen. Sie müssen nicht behandelt werden. Ihre Sorge ist äußerlicher Art und real. Und was Hannah angeht, wenn deine Beschreibung zutreffen, glaube ich, dass sie recht hat. Ihr Mann ist wirklich nicht Ihr Mann. Das ist ausgeschlossen, Nigel. Das weißt du selbst. Natürlich. Aber es ist ebenso ausgeschlossen, dass all diese Personen gleichzeitig eine praktisch identische Wahnvorstellung entwickeln. Nicht wahr, Daniel? Ja. Und? Genau das scheint geschehen zu sein. Was soll das? Was geht da vor? Irgendeine Art Neurose. Und die wirkt ansteckend. Eine epidemische Massenhysterie. In 2 Wochen hat sie die ganze Stadt. Und die Ursache? Die üblichen Sorgen, die unser Leben mit sich bringt. Kennst die Leute doch. Entschuldigung. Keiji? Was gibt's? Verstehe. Ja, kann ich machen. Bis gleich. Entschuldigung, ich muss leider schon los. Keiji scheint ein ähnliches Problem bei sich im Haus zu haben. Nigel, danke, dass du Zeit für mich hattest. Kein Problem, Daniel. Bis bald. Wir müssen uns beeilen. Ich bin's, Daniel. Kannst du dir vorstellen, dass du den Behörden etwas nicht melden würdest, obwohl du es müsstest? Kommt drauf an. Worum geht's denn? Ich muss es erst wissen. Also unter bestimmten Umständen ja. Was ist denn los mit euch? Gut, du wirst dich vielleicht entschließen, das nicht zu melden. Also? Ich habe dir doch von meiner floralen Installation erzählt, an der ich gerade arbeite. Ja, ich erinnere mich. Die habe ich heute vollendet. Gratuliere. Und? Ich hatte die ganze Nacht durchgearbeitet und mich deshalb kurz hingelegt. Elena fing an, die Pflanzen auszuleuchten und dabei hat sie etwas entdeckt. Bist du bereit? Ich mach die Lampen an. Schau es dir genau an. White body, pale skin, in the brilliant, shadowless light. Du kannst ihn untersuchen. Blue eyes are open and very clear, staring into the endless night. Okay. No visible wounds, no cause of death. Der Körper eines Erwachsenen. Green plants are shining bright. Alles da. Lippen, Nase, Augen, Haut und darunter Knochen. Aber er sieht irgendwie unfertig aus. Das Gesicht sieht leer aus. Exakt. Keine Züge, keine Details, kein Charakter. Ein leeres Gesicht, das auf das letzte endgültige Gesicht wartet, das ihm aufgestempelt wird. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Er hat nicht mal Fingerabdrücke. Keine Fingerabdrücke? Wie schnell setzt Leichenstarre ein? Nach 8 bis 10 Stunden. Fass ihn an. Keine Leichenstarre, nicht wahr? Flexible limbs, neither damp nor cold. Das wundert mich nicht. Was meinst du damit? Doesn't look young, doesn't look old. Weil dieser Körper da überhaupt nicht gestorben ist. Doesn't look young. Doesn't look old. Und er ist nie gestorben, weil er nie am Leben war. Weiß sonst noch jemand Bescheid? Nein. Warum habt ihr nicht die Polizei gerufen? Was genau könnte die Polizei tun? Das ist nicht einfach ein Toter, nicht wahr? Es ist etwas Schreckliches, etwas, ich weiß nicht was. Ich weiß nur, dass wir hier keinen Fehler machen dürfen. Wie groß bist du, Keiji? 1,72. Wie groß schätzt du den Körper hier ein? 1,72. Und was wiegst du? 73 Kilo. Ja, ungefähr das, was der Körper da unten wiegt. Mir wird schlecht. They get you when you sleep. Sleep, sleep, sleep. Sleep, sleep, sleep. You are now in a deep sleep. Sleep, sleep, sleep. Endless promises. Endless possibilities. Endless paradise. Wann hast du ihn entdeckt? Gleich nachdem ich aufgewacht war. Du hattest geschlafen? Endless promises. Ja, ich... habe ich doch gesagt. Ich war müde vom Arbeiten. Endless possibilities. Wie spät ist es? 12:30. Warum? Was hast du vor? Hannah. Endless paradise. Sie geht nicht ans Telefon. Ich fahr zu ihr. Und wir? Was sollen wir hier machen? Wach bleiben. Altmann? Es gibt Komplikationen. Welche Art? Die Kapgra-Fälle. Die Kapseln sind der Auslöser. Wir müssen schnell reagieren. Was ist passiert? Sie haben sich außerhalb des Labors verbreitet. Die Labors sind hundertprozentig isoliert. Es muss absichtlich herbeigeführt worden sein. Was soll das heißen? Jemand muss sie nach draußen gebracht haben. Ich kümmere mich darum. Und dann nehmt erstmal nichts. Empty streets. Nothing in motion. Houses silent and dark. Only sound in the whole wide world. The tires of his car. Empty streets. Nothing in motion. Houses silent and dark. Only sound in the whole wide world. The tires of my car. Empty streets, nothing in motion. Houses silent and dark. Geh ran, geh ran, geh ran. The tires of my car. Hannah, wach auf. Wach auf. Hannah, wach auf. Wach auf. Hannah. Daniel. Mach die Augen auf. Daniel. Wir sind in 20 Minuten bei euch im Atelier. Ruft Nigel an. Er soll auch kommen. Okay, okay, mach ich. Wir haben euch was zu erzählen. Wir euch auch. The tires of my car. Daniel? Ja? Danke, dass du gekommen bist. Das werde ich nie vergessen. Dieses Ding hat neben Hannahs Bett am Boden gelegen. Braune Locken, wie bei Hannah. Unter der Haut konnte ich sehen, wie die Knochen sich wölbten. Nase, Nasenflügel, Lippen, Grübchen. Dieselbe Verbrennungsnarbe am Handgelenk. Alles wie bei Hannah. Und die Augen. Sie waren beinahe so groß wie Hannahs Augen. Sie besaßen nicht ganz dieselbe Form oder genau dieselbe Färbung. Aber sie waren auf dem Weg dahin. Aber der Ausdruck dieser Augen. Ich hatte versucht, Hannah zu wecken. Es dauerte ewig, bis sie wach wurde. Das Ding am Boden neben ihrem Bett ergriff mein Fußgelenk und schrie. Ein Todesschrei. Es war grauenvoll. Als Hannah endlich die Augen aufmachte und zu Bewusstsein kam, ließ mich das Ding los und blieb reglos liegen. So wie die Doppelgängerleiche von Keiji. Die verschwunden ist. Was? Sie ist weg, Daniel. Weg? Wieso? Wir wissen es nicht. Hat sich in Luft aufgelöst oder ist zur Terrassentür hinaus? Soll es ein Witz sein? Sie stand offen, als wir Nigel die Leiche zeigen wollten. Staring down at the city, I'd seen it many times before. Orange-colored windows, not the same place anymore. Sun's removed, inching up over the eastern horizon. Brings new daylight like before, not the same light here. Normal mystery, a perfect normal mystery. Normal mystery, a perfect normal mystery. Es ist einfach nicht zu fassen. Wie viele von diesen Dingern sind jetzt da unten in der Stadt? Irgendwo versteckt. Keine. Gar keine. Passt auf. Ihr steht vor einem echten Rätsel. Das ist richtig. Wessen Leiche war das? Wo ist sie jetzt? Möglicherweise ein Mord, ich weiß es nicht. Aber was immer es sein mag, es bewegt sich durchaus in den Grenzen menschlicher Erfahrung. Versucht nicht mehr daraus zu machen. Was meinst du mit nicht mehr daraus? Hör zu! Der menschliche Geist ist ein merkwürdiges, wunderbares Gebilde. Irgendwann wird er alles berechnen können, vom Atomteilchen bis zum Universum. Nur sich selbst möglicherweise nicht. Wir sind nicht verrückt, Nigel. In dieser Stadt hat jemand vor 8 oder 10 Tagen eine Wahnvorstellung entwickelt. Ein Familienmitglied war nicht, was es zu sein schien. Im Grunde ist das kein oft auftretendes Symptom. Aber früher oder später bekommt jeder Psychiater einmal damit zu tun. Viele Menschen führen ein einsames Leben und diese Wahnvorstellungen bringen Aufmerksamkeit und Fürsorge. In der Regel weiß ich ungefähr, wie die Behandlung auszusehen hat. Aber hier hat es in der letzten Woche mehr als ein Dutzend solcher Fälle gegeben. Sowas habe ich, seit ich praktiziere, noch nie erlebt. Also habe ich recherchiert. Und ich bin fündig geworden. Der Irre von Matun, die Hexenjagd von Salem, UFOs, die Veitstänze. Ganze Städte hatten damals zu tanzen begonnen. Zuerst eine Person, dann eine zweite, dann alle Männer, Frauen und Kinder, bis sie tot oder erschöpft umfielen. Das hatte sich über ganz Europa ausgebreitet und einen ganzen Sommer gedauert. Und dann hat es einfach aufgehört. Ende. Die Leute haben sich vermutlich gefragt, was mit ihnen geschehen ist. Massenhysterie, Autosuggestion, wie immer man das nennen will. Wir finden Namen dafür, aber im Grunde verstehen wir nichts. Wir wissen nur, dass solche Dinge wirklich vorkommen. Normal mystery, a perfect normal mystery. Normal mystery, a perfect normal mystery. Dieses Ding war echt... Keiichi, wenn ihr dieses Ding vor einem Monat gefunden hättet, wäre euch klar gewesen, worum es sich handelt. Um ein verwirrendes, möglicherweise höchst sonderbares Vorkommnis. Aber um ein völlig natürliches. Natürlich? Dieses Ding hat wie Keiichi ausgesehen. Sie hat recht, Nigel. Ja, die Leiche war annähernd so groß und schwer wie du, Keiichi. Was nicht so sonderbar ist, weil deine Maße kaum vom Durchschnitt abweichen. Es war keine Leiche. Der Gesichtsausdruck dieses Körpers war nicht menschlich. Der Ausdruck des Gesichts war leer, wie das im Tod oft vorkommt. Und ihr seid Künstler, fantasiebegabt und steht unter dem Eindruck des Wahns, der in dieser Stadt herrscht. Euer Verstand hat sofort Zusammenhänge gesucht. Aber der menschliche Geist will Ursache und Wirkung. Und wir bevorzugen alle das Unheimliche gegenüber dem Alltäglichen als Lösung. Das ist mir zu einfach, Nigel. Wir sind nicht alle hysterisch. Das Ding bei Hannah hat mich angefasst. Ah ja? Du hast nichts gesehen, Daniel. Und niemand hat dich angefasst. Du hattest dich bis dahin so aufgeregt. Du warst so durchgedreht, dass du ganz genau wusstest, was du finden würdest. Self-fulfilling prophecy. Daniel, du als Wissenschaftler weißt, wie sowas zustande kommt. Ja, du hast es gesehen. In jeder Einzelheit. Genau so, wie du es beschrieben hast, aber nur in deinem Kopf. Das ist keine Hysterie. Das ist Realitätskonstruktion. Nigel, ich habe das Ding auch gesehen. Es lag direkt vor mir. Wir können nicht beide dieselbe Paranoia haben. Fahrt zu Hannahs Haus zurück. Ich garantiere euch, ihr werdet nichts finden. Es hat nur eine Leiche gegeben, die im Atelier, die mit der alles anfing. Versucht zu schlafen. Wenn es nicht geht, hier, nehmt zwei davon. Ihr müsst schlafen. Street shine light, lit by a morning sun. Clear blue sky like before. It's not the same sky anymore. Normal mystery, a perfect normal mystery. Normal mystery, a perfect normal mystery. Normal mystery, a perfect normal mystery. Normal mystery, a perfect normal mystery. Und? Was habt ihr gefunden? Gar nichts. Ich glaube, Nigel hatte recht. Mein Schlafzimmer ist vollkommen unverändert. Vielleicht waren wir alle ein bisschen zu überdreht. Ich weiß, was ich gesehen habe. Es hat sich in dich verwandelt, Keiichi. Es war keine Halluzination. Nigels Theorie stimmt nicht. Vielleicht hast du sogar recht, Elena. Aber wir haben keine Beweise. Kann ich mir einen Kaffee machen? Ich bin hundemüde. Ein wundervoller Duft. Was ist das für eine Blume? Wo hast du die Blume her? Sind seit gestern in meiner Installation gewachsen. So eine hat mir Franco auch geschenkt. Ist schon möglich. Leg sie weg, Keiichi. Aber der Geruch ist faszinierend. Ich konnte diese Art nirgendwo finden. In keiner Datenbank habe ich irgendeinen Hinweis gefunden. Keiichi, bitte hör auf sie. Rosa, deine Lieblingsfarbe. Wahrscheinlich ist sie stark giftig. Diese Blüten wachsen überall in der Stadt, wie Parasiten zu Tausenden und Abertausenden. Aber woher kommen sie? Aus dem Weltall. Aus dem Weltall? Ist doch Blödsinn. Warum nicht, Kay? Sie kommen nicht aus dem Weltall. Wieso bist du dir da so sicher? Du weißt doch selbst, dass das absoluter Blödsinn ist. Wieso sollten eigentlich keine Blüten aus dem Weltall kommen? UFOs könnten sie mitbringen. UFOs? Wo lebst du, Elena? Irgendwie überträgt sich ihre Kraft auf unsere Körper. Das habe ich auch schon gedacht. Vielleicht durch bloßes Berühren oder wenn man den Duft einatmet. Wir würden es doch gar nicht merken bei der Umweltverschmutzung, von der wir täglich umgeben sind. Unser Essen, unser Trinken ist doch vergiftet. Komisch. Ich kriege keinen Sender mehr rein. Vielleicht hat es was mit dem Telekomwagen vom Haus zu tun. Ich weiß nicht, was diese Blüten zu bedeuten haben. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass ich vergiftet bin. Ich werde eine Blüte im Labor untersuchen. Vielleicht erfahren wir so mehr über das Zeug. Es könnte doch sein, dass eine fremde Macht versucht, in unser System einzudringen. Sie wollen unsere Gene verändern, die DNS. Ja, natürlich, das ist der Zweck. Elena, beruhige dich. Oh Gott, wir müssen langsam alle mal schlafen. Bleibt hier. Ich will nicht allein sein. Ihr könnt hier arbeiten. Das Loft ist groß. Sucht euch ein Zimmer aus. Sie wachsen. Was ist? Sektor 23, was kann ich für Sie tun? Ich wollte nur melden, dass wir hier drei von diesen Körpern haben. Sie wachsen aus diesen Blüten. Wir kommen sofort. Dr. Benel. Sie wachsen. Woher wissen Sie meinen Namen? Leg auf, Daniel. Der Strom ist ausgefallen. Ich habe Ihnen meinen Namen nicht genannt. Leg auf. Sie sperren die Straße ab. Daniel, leg endlich auf. Was sollen wir machen? Sie kommen die Treppe hoch. Wir nehmen die Hintertür. Hast du eine Waffe, KG? Nein, los. Jetzt schnell weg hier. Wohin? Katie, bleib bei mir. Lass mich nicht allein. Where are you gonna go? Ich lass dich nicht allein. Nowhere. Und jetzt komm, Elena. Wir müssen weg. Where are you gonna run? Weg? Wohin? Nowhere. Egal. Nur raus. Katie, hör mir zu. Was gerade passiert ist. Hörst du zu? Was gerade passiert ist, ist kein Einzelfall. Es passiert allen. Überall. Also, wohin willst du gehen? Wohin willst du flüchten, Keiji? Wo willst du dich verstecken? Wohin willst du? Nirgendwohin. Denn es ist keiner mehr wie du. So ist es. Ja, so ist es. Und es ist gut, hörst du? Es ist sehr gut. Oh mein Gott. Elena. Where are you gonna hide? Okay. Ich weiß, dass du dich fürchtest, Keiji. Ich weiß, dass du Angst hast. Das ist ganz normal. Ich verstehe es. Du bist verwirrt. Aber lass mich dir etwas erklären, okay? Lass mich dir etwas sagen. Die ganze Wut, die Furcht, die Verwirrung, alles wird weg sein, okay? Es geht alles weg, wenn du schläfst. Morgen, wenn du aufwachst, fühlst du dich wundervoll. Wir werden zusammen sein. Wir werden uns nah sein. Entspann dich. Kämpf nicht gegen den Schmerz an. Gehen wir ins Bett, Kay. Keiji, Hannah, raus hier! Ihr werdet nicht entkommen. Wen? Den Minister? Den Geheimdienstchef? Nein, ich habe eine Freundin da. Sie kommen näher. Fahr schneller. Was willst du ihr sagen? Die Leitungen werden überwacht, Mann. Ich rufe sie direkt auf ihr Mobiltelefon an. Was willst du ihr sagen? Mit welcher Abteilung wollen Sie verbunden werden? Wer sind Sie? Ich habe eine Mobilnummer angerufen. Leg auf, sie tracken dich. Ich stelle die Verbindung her, Dr. Pinnell. Sie kontrollieren die Telefonnetze. Scheiße. Ja, das war's, Mann. Vielleicht haben wir noch eine Chance. Versuch, zu Nigel zu fahren. Bewilligt. Daniel Bernal. Nigel! Wir haben euch erwartet. Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Was kann ich für euch tun? Du also auch? Ja, Daniel. Schon lange. Kurz vor dem Abend in der Bar. Darf ich vorstellen? Professor Richard Altman. Chefgenetiker von Assassin. Freut mich. Setzt euch. Ihr müsst müde sein. Los, setzt euch. Wir tun euch nichts. Und sobald ihr begreift, was wir tun müssen, glaube ich, dass ihr es vielleicht akzeptiert und euch fragt, wozu die ganze Aufregung gut war. Was hat Excessio damit zu tun? Vielleicht solltest du das erklären, Richard. Gut. Ihr habt gesehen, was ihr gesehen habt und wisst, was ihr wisst. Ihr habt die Kapseln gesehen? Ihr habt gesehen, wie sie sich verändern und vorbereiten. Zweimal habt ihr den Prozess beinahe bis zum Ende miterlebt. In einem gewissen Sinn sind die Kapseln natürlich Schmarotzer an jeder Art von Leben, der sie begegnen. Aber sie sind mehr als das. Sie sind die perfekten Parasiten, zu weit mehr imstande, als sich an den Wirt zu klammern. Sie sind vollständig entwickeltes Leben. Sie besitzen die Fähigkeit, sich zu jeder beliebigen Lebensform umzugestalten. Unabhängig davon, unter welchen Bedingungen das Original sich ursprünglich angepasst hat. Das wirkliche Ziel des Excessio-Forschungsprogramms. Gratuliere. Wie habt ihr das geschafft? Zufall. Wir wollten ursprünglich einige Nutzpflanzen genetisch optimieren. Dabei hat sich offenbar eine Hybridpflanze entwickelt, die in der Lage ist, das Muster jedes beliebigen Körpers bis in seine atomare Zusammensetzung hinein nachzubilden. Molekül für Molekül. Bis hin zur winzigsten Narbe. Und was geschieht mit dem Original? Die Atome des Originals sind nach dessen vollständiger Transformation statisch. Entropie. Ein Haufen grauer Staubflocken. Macht euch keine Sorgen. Ihr werdet dieselben sein. In jedem Gedanken, jeder Erinnerung, jeder Gewohnheit und Eigentümlichkeit. Bis hin zum letzten kleinen Atom eurer Körper. Es gibt keinen Unterschied. Überhaupt keinen. Ihr habt das alles von Anfang an geplant. Ihr habt die Pflanzen ins Freie gesetzt. Nein, es ist einfach passiert. Zuerst haben wir versucht, es aufzuhalten, aber dann haben wir erkannt, was für eine Dummheit es wäre, den Prozess zu stoppen. Wie viel verdient Accessio daran? Nichts. Individueller Nutzen spielt keine Rolle mehr. Wir werden alle gleich sein. Das ist die Schönheit dieses Prozesses, Daniel. Eine Schönheit, die keine Revolution, kein System bisher erschaffen konnte. Zum ersten Mal wird eine Welt entstehen, die tatsächlich gerecht ist. Der uralte Traum von einem besseren Leben wird Wirklichkeit. Ihr seid verrückt. Ihr seid vollkommen verrückt. Es tut nicht weh. Während ihr schlaft, werdet ihr neugeboren in eine sorglose Realität hinein. Ja, in eine unterschiedslose Realität. In eine Welt ohne Unterschiede, ohne Konflikte, ohne Gewalt. Ich liebe Daniel. Werde ich ihn morgen auch noch lieben? Es gibt keine Liebe mehr. Ihr kennt keine Gefühle, keine Empfindung, nur kalten Instinkt? Ihr könnt weder lieben noch geliebt werden? Und das scheint euch entsetzlich. Glaubt mir, das ist es nicht. Ihr habt schon öfter geliebt. Wie viel Kummer und Sorgen hat euch das gebracht? Eure Emotionen, euer Egoismus. Wie viel Krieg und Leid sind daraus entstanden? Ohne das alles ist das Leben sehr viel einfacher. Ich könnte nie darauf verzichten. Leider überseht ihr etwas. Was denn? Ihr habt keine Wahl. Die Pflanze will überleben. Ihr Programm läuft. Schaut hinunter zum Hafen. Sie beladen die Containerschiffe. Die Kapseln treten ihren weltweiten Siegeszug an. Es ist zu spät. Ihr könnt es nicht mehr aufhalten. Worauf wartet ihr denn noch? Tötet uns. Was wollt ihr? Uns quälen? Nein, Daniel, das wollen wir nicht. Wir haben nicht den geringsten Wunsch, euch weh zu tun. Versteht ihr denn nicht? Es gibt nichts, was wir tun können, außer zu warten, dass ihr es akzeptiert. Wir müssen warten, bis ihr schlaft, das ist alles. Man kann keinen Menschen dazu zwingen, zu schlafen. Aber ihr könnt den Schlaf auch auf keine Weise verhindern. Irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ihr euch nicht mehr dagegen wehren könnt. You have to sleep. Sleep. Sleep. Ich möchte leben und geliebt werden. Ich möchte Kinder. Ich will mich entscheiden können. Ich will keine Welt ohne Liebe, ohne Schönheit, ohne Schmerzen. Lieber will ich sterben. Kommt, wir gehen. Wir drei sind nicht die letzten Lebewesen. Der Kampf ist nicht beendet. Ihr werdet vernichtet. Soll ich Bescheid geben? Lass sie gehen. Irgendwann müssen sie schlafen. Muster. Molekül. Transformation. They get you when you sleep. Körper. Lebensform. Atom. But you can't stay awake so long. Zelle. Original. Entropie. Where you gonna run? Where you gonna hide? Emotion. Nowhere, cause there is no one like you. Process. Program. Left. Muster. Molekül. Transformation. Oder der schon lange ein breit angelegtes psychochirurgisches Programm. Dabei geht es aber nicht um gesamtgesellschaftliche Gleichschaltung. Im Gegenteil. Aus wissenschaftlicher Sicht ist die physikalische Kontrolle original. Oder Voraussetzung, um eine solche Gleichschaltung abwehren zu können. Durch eine Veränderung der emotionalen Rezeption. Instinkt. Anomalie. Eine höhere Resistenz gegen den aktuell hohen Wirkungsgrad der Marktprozess. Programm. Theoretisch, ja, aber Körperfresser. Von Wittmann Zeitblom. Nach dem Roman von Jack Finney. Aus dem Amerikanischen von Toni Westermeier. Sprecher Jule Böwe. Alice Dwyer. Marc Hosemann. Anna-Maria Mühr. Ulrich Nöten. Lars Rudolf und Florian Stetter. Gesang Yuko Matsuyama und Christian Wittmann. Gitarre Stefan Beirer. Schlagzeug Achim Färbe. Elektronik Zeitblom. Ton Boris Wilsdorf. Regieassistenz Elke Ranzinger. Realisation Wittmann Zeitblom. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2017.